Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Das letzte Mal haben wir über chinesische Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Bezahlen von Medikamenten gesprochen. Stimmt. Wiederholen wir kurz die wichtigsten. 请您先去交费. 请您先去交费. 先去交费. Zuerst bezahlen. 先去交费. 请您先去交费. 请您先去交费. Bitte zahlen Sie zuerst. Anschließend kann man das Rezept einlösen. Dabei kann man Daifu qu yao sagen. Daifu qu yao. Daifu, Doktor. Daifu. Qu yao, Medikamente abholen. Qu yao. 这一瓶是外用的. Diese Flasche ist zur äußeren Anwendung. 这一瓶是外用的. 一瓶, eine Flasche. 一瓶. 外用, äußere Anwendung. 外用. 您别弄错了. Verwechseln Sie es nicht. 您别弄错了. 别弄错了, einen Fehler machen, verwechseln. 别弄错了. Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion an. 请您先去交费. 好的, 谢谢. 大夫, 取药. 请把药方给我. 这一瓶是外用的. 好的, 我知道了. 这一瓶是内服的, 您别弄错了. 好的, 谢谢. Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 你好点了吗? 在医院里真没意思。 你这个星期能出院吗? 祝你早日恢复健康。 你好点了吗? 在医院里 真没意思。你这个星期能出院吗? 祝你早日恢复健康。Xiaolan, ich möchte einen Freund besuchen, der im Krankenhaus liegt. Kannst du mir dazu einige chinesische Ausdrücke beibringen? Aber sicher. Deine Besorgnis kannst du zum Beispiel folgendermaßen ausdrücken. 你好点了吗? Geht es dir besser? 你好点了吗? 好点, besser werden. 好点. Ma, eine weitere Fragepartikel. Sie steht am Ende eines Satzes, der mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Ma. 你好点了吗? 你好点了吗? Geht es dir besser? 你好点了吗? 好些了。你那么忙还来看我。 Viele Menschen erachten einen Aufenthalt im Krankenhaus als langweilig. Wenn sich dein Freund ebenso fühlt, sagt er dir vielleicht Folgendes. 在医院里真没意思。 在医院里真没意思。 在, im, 在, 医院, Krankenhaus, 医院, 里, innen, innerhalb, 里, 真, wirklich, 真, 没意思, langweilig, 没意思, 在医院里真没意思, 在医院里真没意思。 Ein Krankenhausaufenthalt ist wirklich langweilig. 在医院里真没意思。 你这个星期能出院吗？ 差不多。 你这个星期能出院吗？ Kannst du das Krankenhaus diese Woche verlassen? 你这个星期能出院吗？ 这个星期 ，diese Woche。 这个星期。 出院 ，das Krankenhaus verlassen。 出院。 你这个星期能出院吗？ 你这个星期能出院吗 ？Kannst du das Krankenhaus diese Woche verlassen？ 在医院里。真没意思。 你这个星期能出院吗？ 差不多。 祝你早日恢复健康。Ich hoffe, du bist bald wieder gesund. 祝你早日恢复健康。 祝你 ,dir wünschen. 祝你。 早日 ,bald. 早日。 恢复 heißt wiedererlangen. 恢复。 健康 heißt Gesundheit. 健康。 祝你早日恢复健康。 祝你早日恢复健康。Ich hoffe, du bist bald wieder gesund. 你好好休息，祝你早日恢复健康。 好的，谢谢你来看我。 Hören wir uns noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 你好点了吗？ 好些了。你那么忙还来看我。在医院里真没意思。 你这个星期能出院吗？ 差不多。 你好好休息，祝你早日恢复健康。 好的，谢谢你来看我。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Bei Rückenschmerzen, Müdigkeit oder anderen Zeichen der Erschöpfung bevorzugen viele Chinesen das Schrüpfen oder auch Gua Sha. Das ist das Schaben der Haut mit einem breiten Gegenstand. Dabei handelt es sich in beiden Fällen um eine alt überlieferte Methode der Volksmedizin. Durch die Anwendung dieser Verfahren soll der Blutkreislauf gefestigt, Schwellungen reduziert,die Entgiftung gefördert und das Immunsystem gestärkt werden, indem das Blut in den äußeren Kapillargefäßen angeregt wird. Beim Schrüpfen wird ein kurz durch Feuer erhitztes Glasgefäß auf die Haut des Patienten gelegt. Durch das Abkühlen der Luft in dem Gefäß entsteht ein Vakuum, wodurch die Haut angezogen wird.Dies wiederum stimuliert den Effekt einer Akupressur. Beim Gua Sha wird eine Münze oder die Kante eines Löffels auf die vorher mit Öl oder Wasser befeuchtete Haut des Patienten gelegt und gerieben, zum Beispiel am Rücken oder auf der Brust. Dadurch kommt es zur Anregung des Blutes. Die Behandlung ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber die Krankheitssymptome gehen tatsächlich zurück. Zudem ist die Behandlung einfach und praktisch. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, ich hoffe, du bist bald wieder gesund, auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!